haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Flugangst, erster Teil. Die Einladung erfolgte anonym und war an mich adressiert. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die an Flugangst leiden, aber die beiden Hunderter, die dem Schreiben beigelegt waren, motivierten mich dazu, mein Büro zu verlassen und mich unter flugangstgeplagte Menschen zu begeben. Sie möchten sich bei mir kurieren lassen? So krank bin ich noch nicht. Das ist mir sofort aufgefallen. Viele meiner Kunden bekommen bereits Panik, wenn sie die Geräusche starternder Flugzeuge hören. Diese Panik befällt mich nur, wenn ich zu spät eingecheckt habe. Fliegen Sie regelmäßig? Nur, wenn ich es mir leisten kann. Wussten Sie, dass fast 60% aller Passagiere mehr oder weniger stark an Flugangst leiden? Die einen quasseln ununterbrochen oder starren gebannt auf die Zeitung beim Start oder bei der Landung. Oder sie schließen die Augen und klammern sich an der Sitzlehne fest. Was tun Sie gegen Flugangst? Ich schaue mir die anderen Passagiere an und denke mir, dass es sich nicht lohnt, mit diesen Leuten abzustürzen. Ich lege mir darauf, individuell vorzugehen. Ein Kursus kostet 5.000 Franken mit Angstfreigarantie. Und wie soll ich danach angstfrei fliegen, wenn ich kein Geld mehr habe, um einen Flug zu buchen? Im Preis inbegriffen ist ein Alpenrundflug. Sie dürfen sich unverbindlich umsehen und mit anderen Kursteilnehmern sprechen. Was halten Sie von anonymen Einladungen? Haben Sie Angst davor? Ich könnte für Sie ein Spezialprogramm zusammenstellen. Gegen Flugangst und gegen die Angst vor anonymen Einladungen. Eine Kursteilnehmerin hat ein Kombi gegen Flug-, Höhen- und Prüfungsangst gebucht. Eine Angst ist wie die andere, man muss sie nur spezifisch behandeln. Ich zum Beispiel hatte in meiner Kindheit Angst vor Gewittern. Heute liebe ich es, wenn es blitzt und donnert. Ich versuchte noch einmal, den anonymen Brief ins Spiel zu bringen, fand jedoch kein Gehör bei Herrn Gschwind. Die Einladung hatte ich offensichtlich von jemand anderem erhalten. Ich schaute mich in den Seminarräumen um. Auf Leinwänden starteten und landeten Flugzeuge. Kursteilnehmer saßen mit Gänsehaut davor. Ich setzte mich neben eine junge Frau. Faszinierend. Finden Sie nicht? Ich könnte stundenlang zusehen, aber betreten würde ich so ein Ding nie. Sind Sie schon einmal geflogen? Mehrmals und meistens sogar freiwillig. Sind Sie anonym hier? Nein, nein, nein. Ich heiße Simone Linder. Ich möchte an meinem 40. Geburtstag nach Amerika fliegen. Flugangst scheint mächtig jung zu halten. Ich hätte Sie auf keine 30 geschätzt. Bin ich auch nicht. Herr Gschwind sagt, man solle sich realistische Ziele setzen. Ich gehe davon aus, dass ich meine Flugangst in 10 bis 12 Jahren überwunden habe. So etwas nennt sich vermutlich Langzeittherapie. Wann sind Sie das letzte Mal geflogen? Das ist schon eine Weile her. Einer meiner Klienten wollte, dass ich ihn auf einem Flug nach London beschütze. Sie beschützen Leute. Das muss aufregend sein. Vielleicht kann ich etwas für Sie tun. Maloney ist mein Name. Oh ja. Bringen Sie mir einen Kaffee. Da drüben hat es einen Kaffeeautomaten. Sie drückte mir Kleingeld in die Hand und zeigte auf ein rotes Monster, das in der Ecke stand. Als ich das Monster mit Münzen fütterte, wurde ich angesprochen. Nächste Woche setze ich mich in eine Boeing. Ich werde mindestens 10 Minuten sitzen bleiben. Ich vermute mal, wer diesen Automatenkaffee überlebt, wird auch problemlos einen Flug in einer Boeing überleben. Ich übe auf dem Flugsimulator. Ich bin schon mehr als eine Stunde geflogen, ohne dass mir schlecht wurde. Ich habe auch keine Panik gekriegt, nur ab und zu habe ich geschrien, wenn es Turbulenzen gab. Turbulenzen auf dem Flugsimulator? Hat dabei der Monitor gewackelt. Wir müssen hier weg. Ich will aussteigen. Lass mich raus. Was ist jetzt los? Wenn ihr das Wort Turbulenzen hört, kriegt ihr Panik. Wir stürzen ab. Ich spüre es. Es riecht nach verbrannten Kabeln. So übel riecht der Kaffee auch wieder nicht. Es ist schon gut, Tobias. Wir sind sicher gelandet. Tatsächlich? In welchem Flughafen? In Düsseldorf hat es vor ein paar Jahren gebrannt. Ich habe nicht nur Flugangst. Ich habe auch Flughafenangst. Das ist selten. Es ist vor allem unnötig. Wir sind hier nicht im Flughafen. Wir sind hier nur bei Erwin Gschwinds Angstlos-Seminar. Sind Sie vielleicht anonym in Turbulenzen geraten, junger Mann? Es fängt wieder an. Ich spüre es. Das Seitenruder ist abgerissen. Wir stürzen ab. Du bist in Sicherheit. Ich will weg. Komm, lass uns in eine Bar gehen. Ich will aber nicht abstürzen. Mir zuliebe, bitte. Ich lächelte und suchte mit dem Pappbecher in der Hand nach Frau Linda, fand sie aber nicht. Dafür entdeckte ich einen Mann, der mich blöd angrinste. Ich stellte den Kaffee auf eine Fensterbank und näherte mich dem grinsenden Kerl. Ich wollte, dass Sie sich ein Bild machen, unvoreingenommen. Und? Was sagen Sie zu diesem Seminar? Ich würde keine 10 Franken investieren. Die Leute, die zu Gschwind kommen, sind verzweifelt. Alle anderen Therapien haben versagt. Die meisten Leute, die an unheilbarer Flugangst leiden, kommen gut damit zurecht. Sie fahren mit dem Auto in die Ferien oder nehmen den Zug. Die Leute hier aber sind besessen von dem Gedanken, eines Tages angstfrei in ein Flugzeug zu sitzen. Und weshalb sollte ich mir das anschauen? Meine Frau war ebenfalls hier, über ein Jahr, regelmäßig, jede Woche. Genutzt hat es nichts. Und jetzt ist meine Frau tot. Ihre Frau ist an Flugangst gestorben? Todesursache unbekannt. Ich fand sie vorgestern Abend in unserer Wohnung. Und Sie vermuten, dass ihr Tod etwas mit den Methoden des Herrn Gschwind zu tun hat? Sehen Sie sich die Leute an. Gschwind macht mit ihnen eine Gehirnwäsche. Vielleicht gibt er ihnen Drogen. Er ist schuld am Tod meiner Frau. Was zu beweisen wäre. So ist es. Sind Sie interessiert? Die 200 decken gerade mal die Spesen für meinen heutigen Ausflug. Morgen wird Ihnen ein Kurier 2000 Franken zustellen. Das klingt nicht schlecht. Und was, wenn Ihre Frau eines natürlichen Todes starb? Ich möchte wissen, ob meine Frau etwas mit diesem Gschwind hatte. Verstehen Sie? Ich werde diesen Kerl eigenhändig. Verstehen Sie? Das werden Sie schön bleiben lassen. Also gut, ich halte mich zurück. Aber ich möchte Gewissheit. Detailliert. Er reichte mir seine Visitenkarte. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaute mir im Fernsehen eine Dokumentation über Flugzeugabstürze an. Danach hatte ich noch immer keine Flugangst, dafür einen mächtigen Durst. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Flugangst, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Flugangst, zweiter Teil. Was bisher geschah? Maloney erhält eine anonyme Einladung an ein Seminar gegen Flugangst. Da dem Schreiben auch noch Geldscheine beigelegt sind, beschließt Maloney hinzugehen. Er unterhält sich mit Menschen, die nichts Sehnlicheres wünschen, als angstfrei in ein Flugzeug sitzen zu können, die aber schon auf der Erde beim Wort Turbulenzen Atemnot bekommen. Schließlich trifft Maloney auf Herrn Detling, dessen Frau tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden worden ist. Detling möchte, dass Maloney herausfindet, ob seine Frau mit dem Seminarleiter gegen Flugangst ein Verhältnis hatte. Herr Gschwind lebte zusammen mit seiner Frau in einem prächtigen Haus im Grünen. Ich wurde mit Kaffee und Kuchen empfangen. Anwesend war aber nur Frau Gschwind, die mich sogleich darauf aufmerksam machte, dass weder der Kaffee noch der Kuchen für mich bestimmt waren. Ich erwarte Freunde. Sie sollten sich deshalb kurz fassen. Hat Ihr Mann ab und zu ein Verhältnis mit einer jüngeren Frau? Den Kuchen backe ich selber. Er ist innen schön feucht und außen knusprig. Soll ich raten? Ihr Mann geht ständig fremd. Sie aber möchten das schöne Haus nicht missen und machen deshalb alle verfügbaren Augen zu. Den Kaffee beziehe ich in einem Spezialgeschäft. Die meisten Kaffee sind zu bitter. Dieser Kaffee ist vollkommen. Wenn aber Ihr Mann in ein Verbrechen verwickelt ist und Sie dazu schweigen, werden Sie das schöne Haus bald nur noch in der Erinnerung genießen können. Zum Kaffee serviere ich einen Likör. Der darf aber nicht zu süß sein. Ich habe jahrelang nach dem richtigen Likör gesucht. Ich habe alle Liköre ausprobiert, auch ganz schreckliche Liköre, bis ich den perfekten Likör gefunden habe. Es gelang mir nicht, bis zu ihr durchzudringen. Entweder spielte sie perfekt die Frau, die alles verdrängt, oder es gehörte zu ihr, wie der perfekte Likör zum perfekten Kaffee gehörte. Am Nachmittag besuchte ich das junge Paar, das gemeinsam gegen die Flugangst kämpfte. Sie taten dies auf dem Flughafen. Herr Gschwind besitzt ein außergewöhnliches Einfühlungsvermögen. Er besitzt auch ein stattliches Vermögen. Leute, die von Flugangst geheilt werden, sind dankbare Menschen. Ich würde ihm sofort mein ganzes Vermögen schenken, wenn er mich heilt. Du hast ein Vermögen? Davon wusste ich nichts. Theoretisch, meine Liebe. Und was würden Sie alles tun für eine Heilung? Ewige Dankbarkeit. Und wenn Herr Gschwind eine andere Form der Dankbarkeit erwarten würde? Er hat mich nur einmal berührt. Das ist skandalös. Davon hast du mir ja nichts erzählt. Wann hat er dich angefasst und wo? Vor 2 Wochen am rechten Arm. Am rechten Arm? Das ist ein hinterhältiger Typ. Er hat sofort gemerkt, dass du am rechten Arm eine gefährdete Zone hast. Ich habe es ihm gesagt. Was hast du gesagt? Dass ich am rechten Arm, nun ja, gefährdet bin. Deshalb habe ich auch solche Angst vorm Fliegen. Das soll mal einer verstehen. Ich muss sehen können, wie die Maschine abhebt. Das bedingt aber, dass ich am Fenster sitze. Und wenn ich links am Fenster sitze, dann kann es passieren, dass mein rechter Arm den Sitznachbarn berührt. Und das würde Sie gefährden? Nein, davon bekäme ich Panik. Sie bekommt immer Panik, wenn man ihre gefährdeten Zonen berührt. Und was tun Sie dagegen? Wir verzichten auf Fernsehen und ernähren uns biologisch. Wenn ich eine Flasche Wein getrunken habe, dann geht es. Also im Bett und so. Das geht zu weit. Es genügt, dass sich dieser Gschwind berührt hat. Und jetzt will dieser Detektiv auch noch deine Seele berühren. Also, das darf nicht sein. Beruhigen Sie sich und essen Sie eine biologische Tomate. Wenn Erwin Gschwind ein Triebtäter ist, dann werde ich ihn überführen. Aber erst nachdem er uns von der Flugangst geheilt hat. Genau. Wir haben schon zu viel Zeit und Geld investiert. Es ist soweit. Wir müssen gehen. Herr Gschwind sagt, dass man die Besuche auf dem Flughafen genau timen muss. Nur so kann man die Angst langsam abbauen. Ich verzichtete darauf, die beiden auf die Turbulenzen aufmerksam zu machen, die möglicherweise zum Absturz von Herrn Gschwind führen konnten. Frau Linda schaute mich misstrauisch an, als ich sie auf der Straße ansprach. Wo haben Sie den Kaffee? Was für einen Kaffee? Gestern im Flugangstseminar. Ich gab Ihnen 2 Franken. Sie haben mich betrogen. Ich könnte Sie anzeigen. Sie waren weg, als ich mit dem Kaffee zurückkam. Sie lügen. Sie gehören zu den Männern, die Frauen nur ausnehmen. So wie Herr Gschwind? Herr Gschwind ist ein Gentleman. Er würde mir nie 2 Franken stehlen. Hat Ihnen der Gentleman Avancen gemacht? Nein, aber diese Schlampe hat sich an ihn rangemacht. Was für eine Schlampe? Für mich ist Herr Gschwind wie ein väterlicher Freund. Sie aber hat ihm schöne Augen gemacht. Sie meinen Frau Dettling? Alle konnten es sehen. Der Mann wusste nicht, wie ihm geschah. Frau Dettling hat Herrn Gschwind gewaltsam vereinnahmt. Sie hat alle Register gezogen. Und sie hat nach dem Kurs auf ihn gewartet. Das habe ich gesehen. Weil sie auch auf Herrn Gschwind gewartet haben. Was hat der alte Knacker, was ich nicht habe? Charisma. Und eine Menge Geld auf der hohen Kante. Wenn wir schon dabei sind, Sie schulden mir 10 Franken. Ich wusste gar nicht, dass es in der Schweiz eine Hyperinflation gibt. Mein Bruder ist Anwalt. Er verklagt gerne Leute, auch wenn es um läppische Beträge geht. Er hat schon einmal einen Mann verklagt, der einen Brief mit 50 Rappen statt 90 Rappen frankiert hat. Und Ihr Bruder hat Recht bekommen? Nein, aber der Mann wurde in der größten Zeitung des Landes als Geizhals bloßgestellt. Möchten Sie in allen Zeitungen lesen, dass Sie ein Schmarotzer sind? Mein anderer Bruder arbeitet bei der besagten Zeitung. Ich gab ihr die 10 Franken und fuhr ins Polizeipräsidium, nachdem ich einen Anruf eines fröhlich klingenden Beamten erhalten hatte. Als ich das Gebäude betrat, war die Fröhlichkeit weg und ich wieder einmal mittendrin im Schlamassel des Lebens. Üble Sache, Maloney. Ein Mann, der bei uns in Untersuchungshaft sitzt, fragt dauernd nach Ihnen. Er behauptet, dass Sie den Mörder seiner Frau kennen. Benno Dettling. Herr Dettling wurde verhaftet. Allerdings, Maloney. In der Pathologie fand man Spuren von Gift im Körper seiner Frau. Ein seltenes Gift, das aus seltenen Pflanzen hergestellt wird. In der indischen Medizin dient es gegen Schlangenbisse und Hühneraugen. In zu großer Dosis führt es jedoch zum Tod. Und weshalb sollte Herr Dettling seine Frau umbringen? Männer finden immer einen Grund. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Darin steht, dass die meisten Männer in ihrem Leben immer nur instinktiv handeln. Erst danach suchen sie nach einer plausiblen Erklärung für ihr Tun. Das klingt ganz nach den Ermittlungsmethoden der örtlichen Polizei. Detling wird gestehen, früher oder später. Ja, jetzt ist dann gleich Feierabend. Herr Detling behauptet, dass ein gewisser Erwin Gschwind seine Frau ermordet hat. Wir werden es überprüfen. Ja, morgen, Maloney. Heute Abend schaue ich fern, eine Tiersendung. Wussten Sie, dass gewisse Affenarten mit Werkzeugen umgehen können, Maloney? Zum Beispiel mit Dienstwaffen. Ihr Klient ist bei uns gut aufgehoben. Und machen Sie sich keine Hoffnung, Maloney. Der Mann ist pleite, hat alles verpfändet. Der kann sich nicht mal den lausigsten Schnüffler der Stadt leisten. In einer Pizzeria weigerte man sich, den Hunderter in Empfang zu nehmen, den mir Benno Detling anonym zugeschickt hatte. Bei genauerem Betrachten stellte er sich als Blüte heraus. Und der Kurier, der mir die anderen 20 Blüten bringen sollte, ließ weiter auf sich warten. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Flugangst, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Flugangst, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Bei einem Kurs gegen Flugangst lernt Maloney Herrn Detling kennen, dessen Frau tot aufgefunden worden ist. Detling vermutet, dass der Kursleiter ein Verhältnis mit seiner Frau hatte und er bittet Maloney, ihm Beweise dafür zu liefern. Maloney findet schon bald heraus, dass an dem Verdacht etwas dran ist. Doch ehe er dies seinem Klienten mitteilen kann, erfährt er, dass dieser wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt. Bei der Obduktion der Leiche seiner Frau wurden Spuren eines seltenen Pflanzengiftes gefunden. Mein Klient hatte eine unruhige Nacht in seiner Zelle verbracht. Da er sich keinen Anwalt leisten konnte und sich die Polizei erhoffte, dass meine Anwesenheit ihn zu einem Geständnis bringen könnte, ließ man mich zu ihm. Ich habe meine Frau nicht getötet. Aber Sie haben mich mit falschen Hunderten bezahlt. Das war nur ein Versuch. Ich wollte wissen, wie gut die Blüten sind. Es war meine letzte Hoffnung. Gschwind hat sie auf dem Gewissen. Sie wollte über ihn schreiben, ist aber seinem Charme erlegen. Ältere Männer haben mehr Charme als junge, sagte sie immer. Ihre Frau war Journalistin. Ja, sie wollte eine tolle Story schreiben, damit wir wenigstens einen Teil der Schulden abzahlen konnten. Zuerst eine Zeitungsstory, dann ein Buch und schließlich die Filmrechte. Und recherchiert hat sie bei Herrn Gschwind? Angeblich. Aber leider muss ich jetzt annehmen, dass sie mit ihm geschlafen hat. Und weshalb sollte Gschwind ihre Frau umbringen? Finden Sie das heraus. Und sorgen Sie dafür, dass ich etwas Anständiges zu essen kriege. Sie können es ja mit einem gefälschten Hunderter versuchen. Ich habe meine Frau nicht getötet. Wie oft soll ich das noch wiederholen? Er wiederholte es noch einige Male. Ich besuchte Frau Linda mit einer Thermoskanne voll Kaffee. Sie fiel nicht gerade vor Begeisterung in Ohnmacht. Etwas irritiert schaute ich auf die ältere Frau, die Frau Linda einen Kuchen mitgebracht hatte. Frau Gschwind will sich von ihrem Mann trennen. Ich berate sie in finanzieller Hinsicht. Sie haben mir die Augen geöffnet, Herr Maloney. Und ich dachte, Sie hätten mir nicht zugehört. Frau Gschwind hat keine Lust mehr, Tag und Nacht in einer Welt der Lügen zu leben. Dann stimmt es, dass sie ihr Mann regelmäßig betrog. Mein Mann ist eine treue Seele. Er hat sie nicht betrogen. Frau Gschwind hat ihren Mann in der Hand. Wenn er sie betrogen hätte, wäre er aufgeflogen. Das dürfen Sie ruhig wörtlich nehmen. Ich habe geschwiegen und in Luxus gelebt. In meinem Herzen aber bin ich immer ärmer geworden. Ich wischte mir vor Rührung unsichtbare Tränen von der Wange. Frau Gschwind erzählte mir die Geschichte einer großen Lüge und ich reimte mir zusammen, weshalb Herr Gschwind ein Motiv für den Mord an Frau Detling hatte. Es fehlte bloß noch ein Geständnis. Auf dem Flughafenareal arrangierte ich einen ganz speziellen Flug. Ich fühle mich nicht besonders wohl. Mir ist ein wenig warm. Vielleicht eine Grippe. Sie bleiben angegurtet, Herr Geschwind. Wussten Sie, dass in Untersuchungshaft immer wieder Menschen aus Verzweiflung Selbstmord begehen? Und daran ist nicht nur das Essen schuld. Herr Dettling sitzt in Untersuchungshaft und er behauptet, dass er unschuldig ist. Und was hat das mit mir zu tun? Frau Dettling besuchte einen ihrer Kurse gegen Flugangst. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Du doch auch, oder? Ich? Tobias! Ich? Ja, ich bestätige alles, aber lassen Sie mich bitte aussteigen. Ich halte das nicht aus. Sie quälen diesen Mann, das sehen Sie doch. Er ist noch nicht so weit. Sie aber sind so weit, Herr Geschwind. Ready for take-off, wie der Amerikaner sagt. Was soll das? Dieses Flugzeug wird nicht abheben, nicht, wenn Frau Kuriger und Herr Renz an Bord sind. Die beiden werden uns gleich verlassen. Genau, Maloney. Ich möchte mich im Namen der kegelnden Polizeiassistenten bedanken. Moment, das war der falsche Text. Ich habe nämlich geübt für die Tombola vom kommenden Wochenende. Jetzt habe ich es. Ich möchte mich im Namen der Polizeihundestaffel Grünwil. Das ist es auch nicht. Wo habe ich bloß den Zettel? Frau Kuriger und Herr Renz möchten jetzt gehen. Ich begleite die beiden. Es kann sein, dass sie auf dem Flughafengelände in einen Schockzustand verfallen. Sie bleiben sitzen. Oder muss ich mit meiner Dienstwaffe für Turbulenzen sorgen? Turbulenzen? Wir stürzen ab. Ein Triebwerk brennt. Anita. Ich möchte ein Kind mit dir. Jetzt gleich? Lass uns nach Hause gehen. Wir können auch ohne Charterflüge glücklich werden. Wenn du meinst. Und ich? Ich fühle mich fiebrig hier. Irgendwie krank. Die beiden jungen Leute verließen das Flugzeug. Wenig später setzte sich die Maschine erneut in Bewegung. Diesmal auf dem richtigen Rollfeld. Was machen Sie? Das dürfen Sie nicht. Das ist Nötigung. Das ist Entführung. Das ist ein Verbrechen. Halten Sie die Luft an, Herr Geschwind. Im Cockpit sitzen zwei erfahrene Piloten. Der eine hat schon zwei Bruchlandungen überlebt und der andere wurde vor 25 Jahren in Pension geschickt. Das waren die Besten, die wir kriegen wollen. Sie machen Witze. Sie wollen mich verschaukeln. Ist das eine Überraschung meiner Kursteilnehmer? Ihre Frau wird sich von Ihnen trennen. Meine Frau? Ich verstehe nicht. Was hat das mit diesem Theater hier zu tun? Hilfe! Die Heimat, das ist ja grauenhaft, das ist entsetzlich, mein Herz. Mein Herz, ich halte das nicht auf. Ihre Frau hat uns gesagt, dass Sie seit 40 Jahren nicht mehr in einem richtigen Flugzeug saßen. Sie leiden an Flugangst, Herr Geschwind. Der Pilot war früher Kunstflieger. Vielleicht wird er ein paar schöne Loopings fliegen. Ja, hören Sie auf, bitte. Ich sterbe, ja. Ja, ich leide an Flugangst schon immer. Ich halte das nicht aus. Ich will nach Hause. Sie haben sich mit Ihren Kursen gegen Flugangst dumm und dämlich verdient. Frau Dettling wollte Sie auffliegen lassen. Da brachten Sie sie um. Sehen Sie denn nicht, wie ich leide? Es ist ein Albtraum. Ich werde das nicht überleben. Und ob Sie das überleben, Herr Geschwind? Wenn Sie den Mord an Frau Dettling gestehen, dann wird der Pilot unverzüglich die Landung einleiten. Aber das geht doch nicht. Und ob das geht, wir kreisen sozusagen über der Stadt. Also gut. Ich habe Frau Dettling vergiftet. Das Gift habe ich vor vielen Jahren gekauft bei einem Inder. Ich wollte es benutzen, wenn Ihr Lügengebäude zusammenbrechen. Bitte veranlassen Sie die Landung unverzüglich. Um diese Zeit ist der Luftraum voll, es kann also noch eine Weile dauern. Möchten Sie vielleicht so lange ein Kreuzworträtsel lösen? Herr Geschwind wurde kreidebleich und sein Mageninhalt füllte schon bald zwei Papiertüten. Nach der Landung ließ er sich dankbar abführen. Mein Klient freute sich über die wiedergewonnene Freiheit und versprach mir, mich fürstlich zu entlöhnen, wenn er dazu finanziell wieder in der Lage sein sollte. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Flugangst, dritter und letzter Teil. Ja, Flugangst. Üble Sache. Heute mit dabei war der Michael Schachters, Philipp Marloni, der Jodo Seidel als Polizist, Alice Brünker als Ottilia Gschwind, Uli Beck als Erwin Gschwind, Barbara Maurer als Simone Linde, der Peter Fischli als Bernadette Lind, Carol Blanc als Anita Kuriger und der Samuel Schwarz als Tobias Renz.